Alter! Esther! Sowas! Ja, sag, wie geht es dir, Esther? Was machst du denn hier? Du hast dich überhaupt nicht verändert. Sag so etwas nicht. Victor, sie sieht aus wie 25. Ich bin es nicht gewöhnt, mit solchen Komplimenten empfangen zu werden. Ich habe nicht geahnt, dass ich dich heute sehen würde, sonst hätte ich dir ein paar indische Halsbänder mitgebracht. Ich habe ein ganzes Paket aus Bombay geschickt bekommen. Aus Bombay? Ja, ja, von einem großen Textilmann, den ich einmal operiert habe und der mir seitdem unentwegt Sachen schickt. Zum Beispiel diesen Mantel. Das ist mir gleich aufgefallen. Herrlicher Stoff. Nicht wahr? Ja. Zwei Gallensteine. Wie geht's, Dorothy? Habe ich richtig gehört, ihr seid... geschieden, ja. Vergangenen Winter. Tut mir leid. Oh, es hat sich lange hingezogen. Ja, jetzt ist uns beiden wohler. Wir sind beinahe miteinander befreundet. Sag so etwas nicht. Aber es stimmt. Ich bin immer für die Frau. Mit mir kannst du nicht so sprechen. Victor, hast du alles erledigt? Ja, so ziemlich. Ich glaube doch, Salomon, Sie hätten hier einen besseren Preis machen können. Victor, wie viel hat er dir geboten? 1100. Ach, ich glaube, das... Ist das nicht so wenig? Hören Sie, Salomon, er riskiert täglich sein Leben für Sie. Also seien Sie großzügig. Ein guter Bruder, wunderbar. Fragen Sie, wen Sie wollen. Spitzlein, Fox, Joe Brody, Morris White. Ich kenne sie alle und ich weiß, was sie Ihnen sagen werden. Er hat mir klarzumachen versucht, es muss ja nicht unbedingt stimmen, aber er behauptet, die Möbel wären zu groß. Sie gehen nicht in die modernen Wohnungen. Wozu glaubst du das? Die Stadt wimmelt nur so von großen alten Wohnungen. Walter, was sagst du? Diese beiden Kommoden sind allein schon mehrere hundert Dollar wert. Ach was, ich hätte mich da gar nicht einmischen sollen. Warum nicht? Lässt du dich auch von ihm einschüchtern? Mein teures Kind, Ihre Befürchtungen sind grundlos. Ich mag dieses Feilschen nicht, Mr. Solomon. Ich mag das ganz und gar nicht. Walter, verstehst du denn nicht? Dieses Geld bedeutet für uns sehr viel. Ja, ja, es tut mir leid. Also wenn es mir gehörte, dann würde ich... Es gehört dir genauso wie Victor. Nein, nein, nein, meine Liebe. Ich möchte nichts davon haben. Nein, Walter, du bekommst die Hälfte. Ich denke ja nicht daran. Nein, nein, ich bin nur vorbeigekommen, um guten Tag zu sagen. Nein, Victor, du hast es verdient, es gehört dir. Na was, warum habe ich es verdient? Du nimmst, was dir zukommt. Aber können wir das nicht später besprechen? Meiner Ansicht nach ist hier völlig... jetzt brauchen Sie nicht mehr abzugeben, die Hälfte. Das nennt man Briefe. Ich hätte gesagt, $3,000 Minimum. Genau das habe ich mir auch vorgestellt. Ich würde sogar sagen, 3.500. Oh, Mr. Solomon, was sagen Sie? Was kann ich sagen? Wie wäre es mit 4.000? Was ist los mit 5.000, 10.000, 15.000? Victor, du hättest noch ein paar andere Gutachten einholen sollen. Ja, ja. Das ist ziemlich wichtig, genau bei deshalb seiner Sache. Habe ich dich eine Woche lang erreichen wollen, aber du bist ja nie ans Telefon gegangen. Was hat denn das damit zu tun? Ich wollte es nicht allein machen. Hat dir die Sekretärin nichts ausgerichtet? Ich war sehr beschäftigt. Außerdem wollte ich nichts davon haben. Wie konnte ich das wissen? Na ja, ja. Also, ich bitte dich um Verzeihung. Verzeihen Sie, Herr Doktor? Ich kann Sie nicht verstehen. Erst ist es ein Haufen Dreck. Niemand hat von einem Haufen Dreck gesprochen. Er hat von einem Haufen Dreck gesprochen, als Sie hier reinkamen. Moment. Ein ziemlich starkes Stück, Walter, so etwas zu sagen. Ich habe es auch nicht in diesem Sinne gemeint, Esther. Bitte, Herr Doktor, Sie haben gesagt Dreck. Ich habe es nicht in diesem Sinne gemeint. Versteh mich recht, Esther. Wenn man mit diesen Dingen, weißt du, wenn man damit gemeinsam aufgewachsen ist, dann bekommt man sie leicht über. Mehr wollte ich doch damit nicht sagen. Mein lieber Mann, wenn es gewesen wäre Louis Biedermeier oder irgend sowas, Sie werden es nicht überbekommen haben. Zufällig haben wir dort drüben etwas im Biedermeier-Stil stehen. Biedermeier-Stil? Ich habe nur den Borsolino-Stil. Aber es ist kein Borsolino. Er muss mich nicht provozieren. Das macht auf mich keinen Eindruck. Victor. Aufgrund welcher Erwägungen hast du die 1100 akzeptiert? Es schien mir mehr oder weniger angemessen. Oh Gott, da hätten wir es schon wieder. Schön, wir bis zum Fenster hinaus! Bitte, er wirft nichts hinaus zum Fenster. Diesem Mann kann man nichts vormachen. Entschuldigen Sie, Herr Doktor, aber es ist nicht richtig, was er tun mit ihm. So, jetzt wollen Sie mir auch noch sagen, was richtig und was falsch ist. Was? Oh nein, wirklich. Würden Sie vielleicht nebenan ins Schlafzimmer gehen und uns hier ein paar Minuten allein lassen? Ja, aber gewiss, was immer Sie wünschen... Nur eins, wenn ich bitten darf. Sie haben gemacht, Ein gutes Geschäft. Ja, ja. Sie brauchen sich nicht zu schämen. Das war gut. Er ist fantastisch, Möchten dieser Sie nicht Mann. Bitte ins Nebenzimmer gehen, Mr. Salomon? Ich gehe. Ich will nur, dass Sie verstehen, Victor. Wären Sie ein anderer Mann, würde ich sagen, er hat in der Hand das Geld. Und das Geschäft ist abgeschlossen. Er kann kein Geschäft ohne mich abschließen, Salomon. Mir gehört die Hälfte. Sehen Sie, Victor, was habe ich Ihnen gleich zu Anfang gesagt? Wem gehören die Möbel? Verdrehen Sie nicht alles. Ich mache keine Ansprüche geltend. Ich wollte lediglich aber feststellen... Was mischen Sie sich denn ein? Er hat bekommen das Geld. Ich kenne das Gesetz. Hören Sie endlich mit diesem Blödsinn auf, verstanden? Ich kenne die besten Anwälte in New York. Gehen Sie ins Nebenzimmer und setzen sich hin. Walter, bitte lass das, ja? Sei still und reg dich nicht auf. Warum nicht? Er hat vollkommen recht. Hier, Mr. Salomon, Ihr Geld. Nein, nein, nein, es ist Ihrs. Sie haben jetzt... Sie... Was ist denn? Ist Ihnen nicht gut? Salomon. Oh, doch, doch. Ich bin nur ein bisschen mit ohne mein Nachmittagsschläfchen. Dann kommen Sie, legen Sie sich etwas hin. Machen Sie sich keine Sorgen, meinetwegen. Ich bin sonst ein sehr gesunder Mensch. Ja, gut, aber... Ohne mein Nachmittagsschläfchen, sehen Sie... Ohne das geht's nicht ja, mehr. Kommen Sie doch. Aber langsam. So, da ist das Schlafzimmer. Da stehen noch die Betten. Mir fehlt nichts. Mir fehlt nichts, keine Sorge. Ihr seid alle sehr, sehr nette Leute. Ich danke Ihnen